Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 104. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zu Gast ist diesmal der Historiker und Archivwissenschaftler Peter Dussek, den wir schon aus Gründen der Zeitökonomie auch unverzüglich zu Wort kommen lassen wollen. Im April 1875 veröffentlichte die Berliner Post einen Artikel über die Vermehrung des französischen Heeres, der den alarmierenden Titel »Krieg in Sicht« führte. Man glaubte allgemein, dass er von deutschen Generalstab inspiriert sei, und es ist auch keineswegs unwahrscheinlich, dass dieser einen Präventivkrieg für zweckmäßig hielt. Hingegen darf es als sicher erwiesen gelten, dass Bismarck einen solchen »perhorrisierte«, also verabscheute. Im darauffolgenden Monat kam der Zar mit Gortschakow nach Berlin, und dieser richtete nach einer Unterredung mit Bismarck an die russischen Gesandten ein Rundschreiben, das mit den Worten begann: «Maintenant la paix est assurée», also im gegenwärtigen Moment ist der Friede sicher. Hierin lag eine doppelte Diskreditierung Deutschlands, die Bismarck tief verstimmte. Denn das hieß, dass Deutschland erstens tatsächlich ernsthaft an Krieg gedacht habe und zweitens nur dem diplomatischen Druck des allmächtigen Russland gewichen sei. In die allernächste Nähe rückte der Krieg gegen Ende des Jahres 1886, als der Kriegsminister General Boulanger, der sich von ihm eine napoleonische Karriere versprach, umfangreiche Mobilisierungsmaßnahmen traf und die französische Presse einen sehr herausfordernden Ton anschlug. Bismarck sagte im Jänner 1887 im Reichstag: »Kein französisches Ministerium hat zu sagen gewagt, wir verzichten auf Wiedergewinnung von Elsass-Lothringen. Jeden Augenblick kann dort eine Regierung ans Ruder kommen, welche den Krieg beginnt. Er kann in 10 Tagen oder in 10 Jahren ausbrechen, sicher sind wir davor niemals.« Diesem Krieg gegenüber würde der von 1870 ein Kinderspiel sein. Zweibund, Dreibund und Rückversicherungsvertrag. Der Verhütung dieses furchtbaren Zusammenstoßes hat Bismarcks Außenpolitik in der Tat 2 Jahrzehnte hindurch als fast ausschließlichen Zweck gedient. Schon 1872 kam es zur ersten Drei-Kaiser-Zusammenkunft, in der die Monarchen sich gegenseitig ihre Besitzungen garantierten. Ein Abkommen, das Deutschland die weitaus größten Vorteile bot, denn nur Elsass-Lothringen war ernstlich bedroht. 1879 kam der Zweibund zwischen Deutschland und Österreich zustande. Sein erster Artikel bestimmt, dass beide Kontrahenten verpflichtet seien, einander beizustehen, falls einer von ihnen von Russland angegriffen werden sollte. Der zweite Artikel besagte: Wenn einer der Vertragsschließenden von einer anderen Macht als Russland angegriffen wird, so verpflichtet sich der andere, eine wohlwollende, neutrale Haltung zu beobachten. Unterstützt aber Russland den Angreifer, sei es in Form aktiver Mitwirkung, sei es durch militärische Maßnahmen, die den Angegriffenen bedrohen, so tritt Artikel 1 in Kraft. Diese zweite Abmachung ist, obgleich es nicht ausdrücklich gesagt wird, ganz offenkundig gegen Frankreich gerichtet. Der Vertrag wurde erst im Februar 1888 veröffentlicht, zu einer Zeit, als die Spannung wieder einmal einen Höhepunkt erreicht hatte. Er kam erst zum Abschluss, nachdem Bismarck die Wiener Regierung von einem Angebot auf Teilung Österreichs, das dem Deutschen Reich von Russland gemacht worden war, in Kenntnis gesetzt hatte. Er war von Bismarck als ausgesprochenes Friedensinstrument gedacht, indem er einerseits Frankreich von einem Angriff auf Deutschland abschrecken sollte, andererseits Russland von einem Angriff auf Österreich, schließlich aber auch Österreich von einer allzu energischen Politik gegen Russland, denn der Bündnisfall, der Casus Föderis, war nur für den Verteidigungsfall gegeben. Die Erweiterung des Zweibundes zum Dreibund hatte ihre Ursache in außeneuropäischen Verhältnissen. Es war das Zeitalter der allgemeinen Kolonialausbreitung. 1881 vollendete der russische General Skobelev die Eroberung Turkestans. In demselben Jahr setzte sich England in Ägypten fest. das es nicht staatsrechtlich, aber de facto annektierte. Um die Mitte der 80er Jahre erwarb Leopold II. Von Belgien den Kongo-Staat in der Mitte Afrikas als eine Art Privatkolonie. Deutschland durch Handelsgesellschaften, deren staatlicher Schutz allmählich in Landeshoheiten überging in Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika, Neuguinea, den Bismarck-Archipel, und Frankreich erlangte bald nach 1880 die Anerkennung der Oberhoheit über das hinterindische Riesenreich Annam und das Protektorat über Tunis unter Zustimmung Bismarcks, dem eine solche Ablenkung des französischen Landhungers sehr willkommen war. Und England, das sich hierfür freie Hand in Ägypten ausbedang, aber zum höchsten Verdruss Italiens, das dieses viel umstrittene Gebiet, das alte Karthago und die spätere römische Provinz Afrika, eines der blühendsten Länder des Altertums, schon längst begehrte und in der Tat als Gegenküste Siziliens für höchst lebenswichtig ansehen musste. Durch die Sorge, bei seiner politischen Isolierung auch der Anwartschaft auf das benachbarte Tripolis verlustig zu gehen und ganz von Afrika, dessen mittlerer Nordzaum fast ein Teil der Apenninenhalbinsel ist, abgedrängt zu werden, wurde es in den Dreibund getrieben. Das neue römische Reich befand sich in unbezweifelbarem Aufstieg auf allen Gebieten der Zivilisation, vermöge der gedeihlichen Entwicklung seiner Industrie und Landwirtschaft und der freiheitlichen Formen seiner staatlichen und gesellschaftlichen Demokratie, die bei diesem Volke keinem politischen System entspringen, sondern ein natürliches Gewächs des Bodens und der Rasse sind. Auch die beiden alten Hauptübel, der Brigantaccio und der Analphabetismus, waren im Verschwinden begriffen. Im Kulturkampf ging die italienische Regierung noch viel weiter als die deutsche. Sie führte nicht nur die Zivilehe, sondern auch den Zivileid ein und entzog nicht nur die Schule der kirchlichen Leitung, sondern machte sogar den Religionsunterricht fakultativ und beseitigte die theologischen Fakultäten. Hingegen war von Sozialistengesetzen nichts zu bemerken, vielmehr herrschte volle Presse- und Redefreiheit. Der Dreibund, sagte Bismarck bei seinem 80. Geburtstag zu einer Huldigungsdeputation, reicht in seinen Ursprüngen fast auf die Sagenzeit zurück. Die alte deutsche Kaiserherrschaft des Heiligen Römischen Reiches erstreckte sich ja von der Nordsee bis Apulien. Er hat aber nach seinem deutlichen Wortlaut immer nur einen rein defensiven Charakter gehabt, indem er den drei Reichen ihren Besitzstand gewährleistete, also vor allem Deutschland die Vogesengrenze und Italien den Kirchenstaat, dessen Wiedererrichtung von den klerikalen Kreisen Frankreichs stets im Auge behalten wurde. Und war von Italien aus ganz ausdrücklich nicht gegen England gerichtet, somit für den Fall eines deutsch-englischen Gegensatzes, der aber im Jahr 1882 noch ziemlich außer Kombination stand, so gut wie nicht vorhanden. Bismarck hat sich übrigens über den Wert des Bündnisses niemals Illusionen gemacht. Er sagte, ein italienischer Trommler auf den Alpen genüge ihm, um im Kriegsfalle einen Teil des französischen Heeres von der Ostgrenze fernzuhalten. 1883 wurde Rumänien den Dreibund angegliedert. Das Gebäude krönte Bismarck 1887 durch den Rückversicherungsvertrag, worin Deutschland und Russland einander für den Fall, dass sie von irgendeiner anderen Macht angegriffen werden sollten, wohlwollende Neutralität zusicherten. Damit war Russland gegen Österreich gedeckt, dem ohne deutsche Hilfe keine aggressive Politik möglich war. Und Deutschland gegen Frankreich, das wiederum ohne Russland nicht ans Losschlagen denken konnte, griff aber Russland an, so trat der Dreibund in Kraft. Wie man sieht, handelt es sich hier um ein höchst kompliziertes System, das nur durch stets vorsichtiges und hellsichtiges Verschieben der Steine aufrechterhalten werden konnte und in dem Augenblick, wo der geniale Spieler fehlte, zusammenbrechen musste. Die Kalamität bestand darin, dass dem Deutschen Reich an Bundesgenossen nur Russland und Österreich zur Verfügung standen, hielt er sich an Österreich, so trieb es Russland in das französische Bündnis, hielt er sich an Russland, so bestand die Gefahr, dass er ganz in dessen Einflusssphäre geriet und seine Selbstständigkeit als Großmacht einbüßte. Immerhin lag es näher für Russland zu optieren, die stärkste außerdeutsche Militärmacht, mit der das Reich keinerlei offene Rechnungen hingegen fast alle politischen Interessen gemeinsam hatte. Ein deutsch-russischer Block wäre die festeste Garantie des europäischen Friedens gewesen. Aber hier erhob sich die Hauptschwierigkeit, ein enges Bündnis mit dem Zarenreich hätte früher oder später die Liquidation Österreichs zur Folge gehabt und dann wäre Deutschland ganz isoliert zwischen Frankreich und dem tief nach Europa vorgeschobenen Russland gestanden, in steter Gefahr eines vernichtenden Zwei-Fronten-Krieges. Der Geist des Deutschen Reiches. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass das Deutsche Reich sich während des zweiten Jahrzehnts seines Bestandes politisch an der Spitze Europas befand. Was die geistige Verfassung seiner Bewohner angeht, so hat Nietzsche schon 1873 von der Extirpation, also von der Auslöschung des deutschen Geistes zugunsten des Deutschen Reiches gesprochen. Was deren Gemütszustand betrifft, so hat Lagarde 1881 gesagt, der Deutsche des neuen Reiches wird mehr und mehr für das Gefühl reif, welches sein Kanzler nicht gerade klassisch als das der allgemeinen Wurstigkeit bezeichnet. Dass dies Gefühl zur Bildung des Charakters beitrage, wird so leicht niemand behaupten. Und was die moralische Struktur belangt, so ist sie mit dem Wort Kapitalismus ausreichend charakterisiert. Worin das psychologische Wesen des Kapitalismus besteht, hat Friedrich Albert Lange in einem hervorragenden Werk, das von den vornehmsten Traditionen der klassischen deutschen Philosophie genährt, ganz aus dem Rahmen der Zeit fällt, der Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart bereits 1875 vollkommen erkannt. Er sagt dort, das große Interesse dieser Periode ist nicht mehr wie im Altertum der unmittelbare Genuss, sondern die Kapitalbildung. Die vielgescholtene Genusssucht unserer Zeiten ist vor dem vergleichenden Blick über die Kulturgeschichte bei Weitem nicht so hervorragend als die Arbeitssucht unserer industriellen Unternehmer und die Arbeitsnot der Sklaven unserer Industrie, die Mittel zum Genuss zusammenraffen und dann diese Mittel nicht auf den Genuss, sondern größtenteils wieder auf den Erwerb verwenden. Und das ist der vorherrschende Charakter unserer Zeit. In der Tat wird erst jetzt das Kapital zum Selbstzweck, zur triumphierenden Bestie, die ihre eigenen Kinder verschlingt. Ein sinnlos paradoxer Entwicklungsprozess von grauenhaft grotesker Einzigartigkeit, nie vorher dagewesen und aller Voraussicht nach kaum je wieder zu erwarten. Ein schwarzes, schreckhaftes Rätsel innerhalb der sogenannten Weltgeschichte, das die Fragen nahelegt, ob der sogenannte moderne Mensch nicht vielleicht irrsinnig ist, wozu sein extremer, nämlich pathologischer Rationalismus ein sehr plausibles Korrelat bilden würde. Sicher wird er einer späteren Zeit einmal so erscheinen. In einem anderen Buch, das demselben Jahrzehnt entstammt, dem Kampf ums Recht des weltberühmten Rechtshistorikers Rudolf von Ihering, findet sich eine Stelle, die ebenfalls sehr charakteristisch ist, aber nicht als Kritik des Zeitalters, sondern als dessen Selbstdarstellung. Ihering sagt, und dies ist der Grundgedanke, der sich durch die ganze Darlegung zieht, der Widerstand gegen jegliches Unrecht sei Pflicht. Pflicht des Berechtigten gegen sich selbst, denn er ist ein Gebot der moralischen Selbsterhaltung. Die Gewalt, mit der das Rechtsgefühl gegen eine ihm widerfahrende Verletzung tatsächlich reagiert, ist der Prüfstein seiner Gesundheit. Prosa in der Region des reinen Sachlichen wird das Recht in der Sphäre des Persönlichen im Kampf ums Recht zum Zweck der Behauptung der Persönlichkeit zur Poesie. Der Kampf ums Recht ist die Poesie des Charakters. Man wird einräumen müssen, dass dieser Standpunkt Iherings nicht nur ein tief und scharf durchdachter, sondern auch ein hoher und reiner ist. Gleichwohl zeigt er, was aus dem deutschen Ethos geworden war, wenn eine Leuchte der abstrakten Forschung sich dermaßen zur praktischen Philosophie eines sublimierten Rauditums oder, kürzer gesagt, zum Angelsachsentum bekehrt hatte, dessen Religion, wie schon im zweiten Buch bei Milton und Cromwell erläutert wurde, nichts ist als der christlich maskierte Rückfall ins Alte Testament, ja ins Heidentum des Antichrist. Denn der Kampf ums Recht, der, wie durchaus nicht geleugnet werden soll, sich bis zur Poesie des Charakters erheben kann, würde aus der menschlichen Geschichte, wenn er ihre treibende Hauptkraft wäre, im günstigsten Fall einen Indianerroman machen. Ein äußerer Ausdruck dieses veränderten Weltgefühls ist der neue Tonfall, der damals aufkam und von Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft mit den Worten charakterisiert wurde: etwas Höhnisches, Kaltes, Gleichgültiges, Nachlässiges in der Stimme. Das gilt jetzt den Deutschen als vornehm. Ja, die kleinen Mädchen machen schon dieses Offiziersdeutsch nach, denn der Offizier, und zwar der preußische, ist der Erfinder dieser Klänge. Nur eine Variation dieser Tonart war die Schreibweise der zeitgemäßen Philosophen, als deren repräsentativster Typus David Friedrich Strauss gelten darf. In seinem Alterswerk »Der Alte und der neue Glaube« verbindet sich eine viereckige Borniertheit und arrogante Schulmeisterei der Meinung auf merkwürdige Weise mit einer grauen und bisweilen grausigen Unbeteiligtheit des Vortrages. Der Erfolg des Buches dürfte aus einer ähnlichen Wirkung zu erklären sein, wie sie der Inspektor in Strindbergs am offenen Meer nach dem Gespräch mit der Kammerrätin und ihrer Tochter verspürt. Der Empfindung wie bei einem Besuch einer Mühle, wo es ein gewisses Wohlbehagen bereitet, alle Gegenstände mit einem weichen, halbweißen Mehlton überzogen zu sehen. Über die Genesis heißt es, die Sonne wird erst am vierten Tag geschaffen, nachdem bereits 3 Tage lang der Wechsel von Tag und Nacht, der ohne die Sonne nicht denkbar ist, stattgefunden haben soll. Ferner wird die Erde mehrere Tage vor der Sonne geschaffen und dieser wie dem Mond nur in eine dienende Beziehung zur Erde gegeben, der Sterne aber nur ganz nebenher gedacht. Eine Verkehrung der wahren Rangverhältnisse unter den Weltkörpern, die einem geoffenbarten Berichte schlecht anstand. An einem Tag, dem dritten, sollen Meer und Land voneinander gesondert und überdies noch die gesamte Pflanzenwelt geschaffen worden sein, während unsere Geologen nicht mehr bloß von Tausenden, sondern von Hunderttausenden von Jahren zu sagen wissen, die zu jenen Bildungsprozessen erforderlich gewesen. Derlei lederne Argumentation vom Niveau eines Volksbildungsvereines findet sich auf fast jeder Seite. Über das Gebet sagt er, ein wahres und echtes Gebet ist nur dasjenige, mittels dessen der Betende hofft, möglicherweise etwas herbeiführen zu können, das außerdem nicht geschehen würde. Dieser Satz in seiner Form übrigens das Schulbeispiel eines gelungenen stilisierten Gesetzbuchparagraphen ist einer von den vielen, durch die sich der Autor auf religiösem Gebiet als blutiger Dilettant und Ignorant oder, um es endlich rund heraus zu sagen, als vollendeter Typus des intelligenten Esels erweist. Lieber Herr Dr. Dussek, vielen Dank fürs Lesen zunächst. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ich habe zu Friedell einen Bezug über Kurzgeschichten, über Anekdoten. Ich erinnere mich, dass ich, als ich im Widerstandsarchiv noch mein vergessenen Widerstand geschrieben habe, dass der Friedell einer der wenigen war, der quasi beim Anschluss Selbstmord begangen hat. Und das war ein Schauererlebnis der besonderen Art, dass es das überhaupt auch gab. Viele haben das ja gar nicht wahrgenommen, dass der Anschluss so tragisch weitergehen wird. Ich glaube, Marcel Bravi, seine Großmutter verloren, und das hat er bis lange nach dem Krieg nicht geglaubt, bis ich dann beim Theresienstädter Totenbuch, da ich Mitherausgeber war, ihm nachgewiesen habe, das Sterbedatum und dass das im KZ passiert ist, die Vergasung. Und das ist sozusagen eines meiner persönlichen Beziehungen, ist dieser tragische frühe Tod des Friedell. Mich hat immer sehr diese ganze österreichische verlorene Gesellschaft, die österreichische Literatur, von der wir heute leben, als nach dem Zweiten Weltkrieg Österreicher, das fängt bei Hoffmannsthal an und das endet bei Musil und das endet quer durch, sind alles lauter Schriftsteller, die aus der Monarchie irgendeine Nostalgie mit in die Nachkriegszeit nehmen und entweder mitkriegen, dass das ganze Unglück noch einmal sich wiederholt oder die Ursache ist. Also sozusagen dieses Amalgam, das Rot und das Broch und so, das hat mich sehr fasziniert. Friedell selber, dass ich ihn systematisch gelesen hätte, würde ich sagen, falsch, habe ich nicht. Mir war auch ein bisschen zu sehr der Streit mit der Fackel und mit Kraus irgendwie zu sehr betont. Er ist für mich ein Begriff. Ich habe auch jetzt mit der Beschäftigung vor diesem Radiointerview entdeckt. Er hat so vieles sehr früh erkannt und war sehr weiten Blick und er hat in vielen, war er ganz Zeitgeist und war voller Widersprüche, wie die Menschen sind. Was würden Sie zu den Dingen zählen, die Sie jetzt als früh entdeckt und erkannt bezeichnet haben? Zum Beispiel diese Kapitalismuskritik, die ja heute schreiend aktuell ist, mit dem Ansatz, dass die alten Römer haben quasi Kapitalismus betrieben, um Genusssucht für die herrschende Klasse zu steigern. Und wir haben eine Form von Gewinnmaximierung, wo ich mich immer frage, was kann man haben, wenn man 1 Milliarde irgendwo Euro oder Dollar auf einem Konto liegen hat und man macht dann 2 Milliarden. Das ist ja ein völliger fiktiver Buchwert. Also es gibt sozusagen einen Luxus, der nicht einmal nur zur Genusssuchtbefriedigung erklärbar ist. Und dort entsteht aber der ganz große Kick unserer Zeit. Wir erzeugen Lebensmittel, die wir dann wegwerfen und die wir irgendwo verramschen. Nur wegen Gewinnsteigerung, weil es schneller und billiger eingepackt wird, wird dann umso mehr weggehaut. Also wir leben in so einer absurden Zeit. Also die Kapitalismuskritik ist ganz, ganz groß. Für mich war er am sündenfälligsten mit der Begeisterung zum Ersten Weltkrieg, aber das waren sie auch alle, mit der Überzeugung, dass das ein reinigendes Gewitter werden wird und mit der Großdeutschen, diese auch hier in dem Text, den ich gelesen habe, der geniale Spieler Bismarck, der beherrscht Zweib und Treib unter Europas Politik. Wenn der Player, der Spieler fehlt, der Geniale, dann fällt diese Politik zusammen, das hat er richtig erkannt. Aber sie war auch schon nicht so genial, als sie von ihm angebetet wurde. Also Sie würden das Bild, das Friedel von Bismarck zeichnet, das ja recht glorifizierend ist, ihn als Übervater darstellt, doch etwas relativieren? Ja, ich verstehe nicht, wieso die österreichischen Intellektuellen in diesen Jahrzehnten, er ist ein Kind einer Zeit, die aufwächst auf den Niederlagen von Königgrätz. Österreich ist eigentlich zerbrochen an dem Vorherrschaftsdrang der Preußen und Deutschland wollte die führende Macht werden und hat sich die Kaiserkrone in Versailles auf den Kopf gesetzt. Und das war wenige Jahre nach Königgrätz und in den Jahren danach ist dieses Österreich, das sozusagen gedemütigt wurde, einmal unter Napoleon und dann wieder unter dieser Niederlage und alle knien vor Bismarck und seiner Politik der Bündnisbildung zwischen den Blöcken. Deutschland, Österreich bleiben, müssen beieinander bleiben, weil einer schützt den anderen. Und die Österreicher ziehen da mit, die politische Kaste, aber auch die Intellektuellen. Und das ist mir nicht klar. Wenn man an der Figur von Gombrich Rudolf schaut, welche Weichenstellung, also ich komme immer mehr zu dem Eindruck, wenn er sich nicht selber umgebracht hat, dann wurde er dazu gedrängt. Das war ein politisch befohlener Selbstmord. Und das war gegen die Weichenstellung, der hat gesetzt auf seine Freimaurerfreunde in Frankreich, auf seine Lehrer in Ungarn, die mit denen Kontakt hatten, der setzte auf eine ganz andere Achse. Der wollte die Abschaffung der Erbmonarchie, der wollte sich wählen lassen, wollte eine Volksdemokratie da einführen. Der hätte wirklich Europa neu begonnen. Und diese großdeutsche Bismarck-Verherrlichung in den Jahren nach der größten Niederlage ist mir nicht klar. Aus der Biografie von Friedel, in Deutschland aufgewachsen, hat glaube ich gesagt, zweimal in Österreich maturiert und zweimal in Deutschland. Beim vierten Mal glaube ich daran eh ganz gut. Also der ist halt da so gependelt zwischen Österreich und Deutschland. Seine Biografie fühlte sich mehr als Österreicher, war aber in, sozusagen von der Genesis her eher ein Deutscher. Also soll nichts Ärger sein als großdeutsches Unwesen. Meine ganze Zunft, wenn man in die Geschichte schaut, im Jahr 1854 wurde das Institut für österreichische Geschichtsforschung gegründet. Und es war eindeutig angelegt als österreich-patriotisches Institut, in dem sozusagen der Vorherrschaft der Österreicher gegenüber den Deutschen und so gepredigt wurde. Wenige Jahre nach der Gründung, schon in den 60er, 70er Jahren, eben parallel zu Königgrätz, war das Institut auf einmal hilfswissenschaftlich am Mittelalter interessiert, der Geist des Mittelalters. Auf einmal war da Friedrich Barbarossa oder Karl der Große. Charlemagne wurde auf einmal quasi vereinnahmt, dass er als Deutscher dieses großdeutsche Imperium des Mittelalters schon wieder geschaffen hat, weil es ja eine Renovatio des Heiligen Römischen Reiches war. Also die ganze Zunft der Historiker hat da mitgespielt. Gibt ganz wenige Ausnahmen. Friedel lässt von den Habsburgern nicht einen einzigen oder eine einzige gelten. In dieser Beurteilung würden Sie ihm nicht zustimmen? Nein. Also ich, wie gesagt, so ein Kenner seiner Werke bin ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht am Josef II. Oder auch an den frühen Zauderern, sind bei den Habsburgern doch einige dabei, die mehr Weitsicht haben und die auch gar nicht ins Klischee passen. Ich habe jedes Verständnis, dass man mit Franz Josef nichts anfangen kann. Das ist ein knochentrockener Fantasiearmer, der von einer überstrengen Mutter da hineingetheatert wurde. Sein Onkel war das ja, ist wegen Versagens zurückgetreten. Er war zu jung, zu angepasst und zu sehr unoriginär. Er war dem weder gewachsen, noch konnte er das auffangen. Ein flexiblerer, sensibler Rudolf als Nachfolger eines früher irgendwie ums Leben gekommenen Franz Josef hätte die europäische Politik total verändert. Also ich verstehe nicht, dass Friedel an dem Rudolf nichts finden konnte. Es sind aber diese Dokumente, die ihn heute erst als politischen Kopf zeigen, damals natürlich nicht zugänglich gewesen. Ich glaube, die sind wirklich jetzt erst entdeckt. Das muss man ihm zugute halten. Und wie gesagt, diese Euphorie, dass der Übervater Bismarck und diese Sehnsucht, wir wollen unseren Führer haben, wir wollen unseren Kreisky haben, wir wollen unseren Reagan haben. Das ist ja ein Zug allgemein menschlicher Natur, der der Demokratie immer so zu schaffen macht. Wenn in dem Moment, wo nicht die Führer sich selber ernennen, werden andere zu Ersatzkaisern und werden zu medial aufgeblasenen Vorreitern, Übermenschen. Und dann platzt diese Blase und dann sitzen alle da und sagen, ja, wieso ist denn das immer dem wieder aufgesessen und wie konnten wir da hineinschauen? Also die Biografie und die Nähe zu diesen Ereignissen und die Tatsache, dass Bismarck als Diplomat, muss ich sagen, ja wirklich Hut ab, aus dem Todfeind, den man besiegt, dann den Hauptverbündeten zu machen, ist aus Sicht Bismarcks unglaublich. Aus Sicht der Habsburger und der Österreicher unfasslich. Wieso gibt man sich dem, dann hätte man ja schon gar nicht in diesen Krieg gehen dürfen. Politisch ist Friedel für mich ein typischer Vertreter einer Zeit, wenn man sich anschaut, Hofmannsthal arbeitet in einem Kriegspropagandaministerium, in einer Stelle für Kriegsberichterstattung und schreibt Propagandaschriften für den Ersten Weltkrieg. Wobei es natürlich am Anfang alle glauben, das dauert nicht lange und wir werden ganz rasch siegen. Aber es dauert dann sehr lange, bis sie zugeben, dass das ein Fehler war. Auch in dieser Situation hat Friedel eine sehr deutsche Sicht eigentlich vertreten. Mhm. Der von Ihnen genannte Kaiser Josef II. Ja. Ist wahrscheinlich auch mein persönlicher Lieblingshabsburger. Bei ihm anerkennt er sehr wohl die Weitsicht, wirft ihm aber vor, dass er eben abgehoben war, dass er den Kontakt zum Volk verloren hat, dem Zeitgeist sozusagen zu weit vorausgaloppiert sei und insofern dadurch wirkungslos blieb, weil nach seinem frühen Tode die meisten seiner Reformen ja rückgängig gemacht wurden. Naja, es begann leider bei Josef II. Schon das Rückziehen seiner eigenen Reformen schon zu Lebzeiten. Das heißt, Josef II. Ist schon so ein zaudernder Habsburger. Das Beispiel mit dem Begräbnis Mozarts scheint mir so typisch zu sein. Die Aufklärer rund um Josef II. Haben nachgewiesen, dass diese Friedhöfe in der Nähe der Kirchen und der Dome, dass die eine fatale Wirkung auf die Gesundheit hatten. Das waren Bazillen und es ist dieses Verwesungsgifte, die da in die Brunnen gesickert sind, waren also wirklich ganz eine verheerende Ausbreitungsquelle für Seuchen. Also ist man auf die Idee gekommen, was kann man dagegen tun? Und die Erkenntnis war, man schließt die Friedhöfe, gibt die Steine noch rund um die Kirche oder in den Eintrittsforen von der Dome und großen Kirchen, sieht man aus der Barockzeit dann immer die geretteten paar Steine, die es noch gab. Und man baut Friedhöfe weit weg von den Städten. St. Marx war zu Fuß 2-3 Stunden. Es war weit draußen. Und man wirft die dort quasi in Lumpen und Säcken in die Erde, damit es nicht quasi diese chemischen Vergiftungsvorgänge gibt. Na, das war nicht durchsetzbar. Was heißt Weitsicht? Die Leute wollten ihre Begräbnisriten haben und in gewisser Weise und die Klageweiber, in welcher Religion auch immer. Der Mensch hat ein beim Tod ein ganz irrationales Verhalten, das fast weltweit ähnlich ist, glaube ich. Und das war eine der meisten gescheiterten Versuche, war diese Abschaffung von Pomp Funebrum, von Pomp und Festen, von Vorgängen, die sozusagen ablenken und die Schwulst und Pathos in den Tod gebracht haben, aber in Wahrheit sehr, sehr, sehr vernünftig, aufklärerisch und gesund waren. Und das konnte er nicht halten. Und so ging es in vielen Dingen, Verwaltungsreformen, an der wir jetzt noch herumkiefeln. Es wurden Klöster, die gar nichts produziert haben, die nur gekostet haben, geschlossen. Es wurden andere zusammengelegt, weil, habe mich einmal beschäftigt mit einem Klosterabt, der hieß Michael Teufel und war in, wenn ich es richtig im Kopf habe, Herzogenburg, jedenfalls in Niederösterreich, und war einer der Parade-Klosteräbte, weil er Agrarreformen betrieben hat, durch Zusammenlegung von Feldern und durch eine neue Form der Fruchtabfolge haben sie quasi die Natur weniger belastet und ein gesünderes Verhalten durchgekriegt. Naja, dieser Abt Michael Teufel ist dann nicht in der Kirche begraben worden. Der ist als Freimaurer enttarnt worden offenbar oder verdiffamiert worden, und die Freimaurer wurden damals schon exkommuniziert, und da konnte der gute Josef nichts dagegen machen. Und bei den Freimaurern, die er so gefördert hat und deren Werke er so geschätzt hat, gibt es eine Phase, in der sie aufblühen, und eine Phase, in der sie verblühen. Und das sind die letzten Jahre seines Lebens, wo dann die Französische Revolution ausbricht, wo dann viele Reformen zurückgezogen werden. Das heißt, bei Josef gibt es wirklich ein, nicht zu seiner Zeit zu weit voraus, sondern die anderen sind zu weit hinten. In der Passage, die Sie jetzt zu lesen hatten, ist Friedel eigentlich ungewohnt faktenreich. Mhm. Wie würden Sie das beurteilen? Naja, also erstens einmal ist die Geschichtswissenschaft damals halt doch noch eine, wenn man sich die anschaut, was damals alles geschrieben wurde, der Ranke und alles, das ist faktenreiche Geschichte. Man versucht es immer feuilletonistisch, man hat immer so den, um es mit einem Wort zu sagen, ein echter Esel oder so ähnlich wird es formuliert. Man hat Feuilletonismus geliebt, um Gags zu haben, aber die Geschichte versucht sich eigentlich als Schwester der Naturwissenschaft darzustellen. Und das tut sie eben über Urkundenanalyse und über Faktenreichtum und nicht über Beschreibung von psychoanalytischen Abläufen und durch exaktes Zitieren etc. Also da ist er ein Kind seiner Zeit, typisch für die Geisteswissenschaft. Ungewohnt insofern, als Friedel sonst diese Faktendichte eigentlich weniger bietet. Er ist eben der Ansicht, dass die Geschichtsforschung keineswegs objektivierbar sei, sondern dass Geschichtsdarstellung immer sehr, sehr subjektiv sei, zwangsläufig, weshalb er es gar nicht versucht, objektiv zu sein, sondern von Haus aus sein subjektives Weltbild hier transportiert. Wie geht's Ihnen damit als gelernten Historiker? Naja, wenn ich das jetzt so beim Vorlesen mir gedacht habe, da ist natürlich viel Volkshochschulbildungsansatz dabei. Hier wird repetiert die Prüfungsfrage vom Zweibund zum Dreibund. Wobei ich behaupten würde, die heutigen Schüler lernen nichts mehr über Zweibund und Dreibund. Aber wir sind noch damit dem aufgewachsen. In unseren Schulbüchern wurde ja die Erste und Zweite Republik im Regelfall übersprungen, nicht mehr erreicht. Aber da war die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs, die wurde ausgiebig gezeigt. Also über Zweibund und Dreibund ist bei uns noch gut unterrichtet worden, detailliert. Ich glaube, dass diese Art von Faktensuche im Internet und im Google-Zeitalter überhaupt vorbei ist. Weil es gibt einfach zu viel zu dem Thema. Wenn man das googelt, verirrt man sich in Details. Das, was der Friedel hier versucht, ist ja im Detail anschaulich und konkret zu bleiben, aber doch einen Gesamtüberblick zu geben. Das ist sozusagen eine Ringvorlesung über die Entstehung des heutigen Europa, das er natürlich sieht kurz vor dem Anschluss und in Angst, dass das sich wiederholt, ohne diese Spieler, dass die genialen Spieler auf der falschen Seite sind. Das höre ich da heraus. Also ein politischer Kopf, der gegen die Massenmedien seiner Zeit erfolglos ankämpft, bei denen er ja eh auch mitwirkt. Er hat es ja auf allen Ebenen. Er war ein Multitalent und ich glaube, er hat bei Operette, bei Kabarett, er hat im Theater, er hat Reinhardt als Vorkämpfer des Multimedia-Taumels, er war sicher ein Fan von Film, und der Tonfilm kommt erst 30, 31. Es gibt ein Feuilleton von ihm, wo er über den Film schreibt und eben über das Aufkommen des Tonfilms. Er war ein Freund des Films während der Stummfilmperiode und das Aufkommen des Tonfilms betrachtet er eigentlich als einen Sündenfall. Damit habe diese Kunstform ihre Eigenständigkeit abgegeben. Das ist interessant, ja. Weil da war er ein früher Anhänger des Films. Der Film ist ja erst 1895 überhaupt entstanden, hat 10 Jahre gebraucht, um von den Jahrmärkten und von den Kurzfilmen, die man da auf Jahrmärkten gezeigt hat, wegzukommen und hat kurz vor dem Ersten Weltkrieg den ersten Höhepunkt gehabt, wo die ganzen Theater geschlossen sind und Kinotheater wurden mit Orchester, mit Geräusch, mit zugespielten Schallplatten, die man parallel zu Filmen vorgespielt hat. Also der Film war viel, viel lauter und akustisch interessanter als er schien. Und es war sozusagen die Kühnheit des optischen Schnittes und auch die Darstellungsformen waren sozusagen verfremdeter und war, ist was dran, dass das eine eigene Kunstform war. So, dann kam der Bruch. Es gab noch etwa einen Napoleon-Film von Abel Gance, als der Tonfilm schon seinen Siegeszug begann. Da hat man geglaubt, es wird mein Monsterfilm spielen mit besonders großen Orchester. Wobei die großen Orchester in den kleinen Kinos der Vorstädte und der Dörfer immer nur mehr Klavierspieler und manchmal eine Rollen, so eine Tonrolle war, die man da automatisch runterrollen hat lassen. Der Abel Gance hat nur nichts mehr genützt. Das war, der Zeitgeist ist in die andere Richtung. Der Tonfilm hat die Wochenschau gebracht, war nicht mehr aufzuhalten und war eine eigene Kunstform, wie wir ja bis heute wissen. Es gibt anspruchsvolle oder weniger anspruchsvolle, aber das andere ist sträflich vernachlässigt worden. Würde gern wissen, was Friedel sagen würde, dass nur 5% des österreichischen Stummfilmerbes überhaupt überliefert ist. Der Rest ist weggeworfen worden, bei den Silberschwämmen verspekuliert worden. Man hat es gar nicht geachtet. Das ist für mich unfasslich. Ein Medium wie Stummfilm, der die Welt neu spiegelt, in einer verfremdeten Form, aber immerhin, dass man das einfach nicht erkennt als sozusagen als archivierungswürdig. Es gibt die erste Versuche, Filmarchive zu bauen, als der Tonfilm entstanden ist. Der Gründer des Theatermuseums in Wien, der Textautor der späten Richard Strauss Opern, der Gregor. Dieser Gregor hat ein Buch geschrieben über russischen Film und einen über amerikanischen Film, gerade in dieser Umbruchszeit. Das eine war noch, glaube ich, über den Stummfilm in Russland und das andere war dann schon über den Tonfilm in Amerika. So Ende 20, Anfang 30. Und der hat zu der Zeit gesagt, man muss Archive bauen, auch für Film. Was besonders schwierig war, weil diese Nitro-Filme sind nicht löschbar und sind besonders gefährdet. Also die können sich selbst entzünden in heißen Sommern. Und diese Art von Schwierigkeit, Stummfilm zu archivieren, wissend, hat trotzdem ein Vordenker dieser Zeit erkannt, dass es ist. Dann kam aber Ständestaat und Anschluss und Zweiter Weltkrieg und zur Gründung des ersten österreichischen Filmarchivs, immerhin noch unter Ehrenvorsitz Gregor, war, glaube ich, so circa um 1950. 55 Jahre nach der Erfindung des Films hat man begonnen mit der Archivierung. Also wenn Friedel so früh den Film, den Stummfilm wertschätzen lässt, kann ich nur sagen, Hut ab. Schade, dass er nicht länger gelebt hat und dass er nicht mehr in dieser Richtung tun konnte. Sie sind als Historiker Angehöriger einer von Friedel gescholtenen Zunft. Der hat eine ausgeprägte Skepsis Experten und Expertinnen gegenüber. Wie gefällt Ihnen diese Haltung, dass er den Dilettantismus ins Zentrum rückt? Also erstens einmal ist es so, dass die Zeit, in der ich noch die Uni kennengelernt habe, vor 50 Jahren, voll war von, ich sage das jetzt sehr despektierlich, von halbautistischen Spezialisten. Das heißt, die Universität war eine Ansammlung von wenigen Allroundern, wenigen pädagogisch und didaktisch begabten Wesen, aber jede Menge von Spezialisten, die unter Ausschluss jeder Öffentlichkeit, ich habe bei einem Lehrer, der Etruskisch unterrichtet hat, wir haben immer zu dritt oder zu viert im Kaffeehaus die Vorlesung gehört. Der hieß Renato Solta und war ein Spezialist in ganz Europa über Etruskisch. Der hat sich aber außer für Etruskisch dann noch für Urlaubswerbung interessiert, ist aber selber nicht auf Urlaub gefahren. Also ein halber Spinner, hatte eine Familie, die waren auch so komisch, die waren von ihm irgendwie schnöd gehalten. Der hat sich Postkarten und Prospekte besorgt von Hotels und hat dann Leute gesucht, die ihm gesagt haben, ob das so war und ob das schöner Seesicht war und ob der Zug nicht zu laut war. Der hat sozusagen so ein spliniges Hobby gehabt. Und das zweite, sein Hauptgebiet war Etruskisch, eine Sprache, die Vorläufer der Römer. Da weiß man viel, aber man versteht nicht viel. Die Einschriften sind schwer, die Sprache gehört in keine europäische Sprachfamilie. Und der war der hauptführende Kenner von diesen Dingen. Ich fand ihn großartig, weil ich habe einen gewissen Hang zum dilettierenden Überblick. Mich hat immer fasziniert, wenn ich doch Dinge auch gemacht habe, die ich nicht so ein Experte war. Ich bin nur der Meinung, und das bin ich jetzt im Internet- und Google-Zeitalter erst recht, wir sind Zweibeiner und wir können uns den einbeinigen Experten nicht mehr leisten. Der ist auch abgeschafft. Das ist ihm in den Netzen, wenn er mal diese ganzen Bibliotheken, wenn er mal alle Bücher, die elektronischen Kerne aller Bücher, die jetzt schon elektronisch entstanden sind, wenn die abfragbar sind nach Suchworten, gibt es eine Wissensmaschine, die so ungeheuerlich, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da auf uns erst zukommt. Wir sind noch immer im Vorspielzeitalter. Und die Antwort ist, auf einem Bein ein Allrounder, ahnungsloser Dilettant, aber einer, der ein Gespür hat für was ist wo wichtig. Und auf der anderen Seite ein Bein für Tourismusforschung, Etruskisch oder Ritter vom Hohen See. Ich beschäftige mich ein bisschen mit der Oper und mit der klassischen Oper. Für Barockmusik habe ich schon wenig Ahnung. Von Renaissance-Musik weiß ich gar nichts. Aber die klassischen Werke, die der Bravi besprochen hat, über die kann ich auch was erzählen. Das heißt, hier gelte ich unter Fachleuten als Experte. Unter Experten bin ich dort auch nichts. Auch nur einer, der dilettiert. Weil da gibt's einen Kollegen von mir, der hat jetzt sein 7. Buch über Verdi geschrieben. Und im Verdi-Jahr jetzt, der schwärmt mir am meisten immer von der nicht geschriebenen Verdi-Oper über den König Lear vor. Und der weiß über diese ungeschriebene Verdi-Oper über Lear, weiß er mehr als ich über Verdi sonst. Also es gibt diese Experten weiter und wir brauchen sie. Wir brauchen sie, weil sonst verkümmert Wissen. Also wir brauchen Wurzelbehandler, die irgendwo sagen, ich experimentiere, auch in der Naturwissenschaft so sein. Irgendwo und dann, er will, ich weiß nicht, AIDS heilen und er findet aber Krebsviren. Wie vieles in der Weltgeschichte ist ganz anders entstanden, die Folgewirkungen auch von geistigen Enthüllungen. Wir können uns nur eines nicht mehr erlauben, reiner Dilettantismus ist viel zu verbreitet und reines Expertentum, quasi unverändert, uneingeschränkt, ist nicht finanzierbar. Und wir müssen Methoden finden, wie wir das wieder harmonisieren. Daher glaube ich überhaupt, dass wir nicht in einer totalen Sinnkrise sind, sondern nur in der, wir brauchen wieder die goldene Regel. Wir brauchen wieder die, was ist zumutbar? Wir können nicht die Exzessivität der Spezialisten gegen die Exzessivität der Allrounder ausspielen, sondern wir müssen versuchen, das in ein Gleichgewicht zu bringen, sodass der Experte draufkommt, dass der Allrounder ihn braucht, und dass er, wenn er nicht weiter weiß, bei seinen Nachbardisziplinen auf die Nachbarexperten und auf die Nachbardilettanten zurückkommen muss. Mittlerweile sind Sie selbst zum Unterrichtenden auf Universitäten geworden. Hat sich die Situation geändert? Also ich bin eigentlich sehr früh auf die Uni gekommen, habe aber wie vieles, das ich gemacht habe, gar nicht beachtet als Pionierleistung. Ich habe in den 70er Jahren die Medienkoffer zur Zeitgeschichte mit propagiert. Bin da nicht der Erfinder gewesen, sondern es gab damals im Jahr 78 ein Komitee zur Vorbereitung von 25 Jahre Anschluss in Österreich im Jahr 80. Und dieses Komitee zur Vorbereitung des 25 Jahre Anschluss hat bestanden aus dem Jakschitz, aus dem Steiner vom Widerstandsarchiv, Gerhard Jakschitz, damals führender Zeitgeschichtler, wie jetzt der Radkolb. Und dazu kam dann noch die Weinzierl und der Bellinger. Wir wurden beauftragt, einen Medienkoffer über den Staatsvertrag zu machen. Vorgeschichte war, dass meine Serie Alltagsfaschismus in Österreich als Ton-Text-Edition ein Multimedia-Produkt für die Schulen war. Ich war also quasi der Erfinder von Multimedia für die Schulen. Und man hat dieses Produkt fortsetzen wollen für den Staatsvertrag. Und da war in der Vorbesprechung, und der Sinn war zwar damals Unterrichtsminister, Kreisky hatte die Idee, den Staatsvertrag da groß zu feiern. Und da höre ich noch sagen, wir machen aber keinen Jubelkoffer über das Jahr 55, sondern das Jahr 55 ist eine unmittelbare Auswirkung des Jahres 45, aber auch des Jahres 38. Entweder machen wir einen Koffer über den Staatsvertrag und wenn das Ganze ein Erfolg wird in den Schulen, dann wollen wir die Vor- und Nachgeschichte auch bringen. Wir bringen ein ganzes Medienkofferpaket zustande. Und siehe da, das Ganze wurde ein großes Projekt. Herausgeber wurde Hugo Portisch und Hugo Portisch wurde durch diese Herausgeberschaft der Medienkoffer, wurde er zum österreichischen Zeitgeschichte-Papst und hat Österreich 282 begonnen. Und ich habe aber schon 78, 79 in Klagenfurt zu den Medienkofferprogrammen Medienpädagogik für Historiker unterrichtet. Bin nach Klagenfurt gefahren, damals wirklich im Urlaub und habe Blogseminare gemacht über Medienpädagogik und habe das dann 3-4 Semester mit viel Reise- und Rückreiseaufwand von Klagenfurt aus an der Uni in Klagenfurt, die eine neue didaktische Hochschule war, unterrichtet und wurde dann nach Salzburg von Gerhard Botz geholt. Gerhard Botz hat in Salzburg frisch die Zeitgeschichte etabliert und hat mit mir dort mehrere Lehrveranstaltungen gemacht. Und dann holte mich die Weinzierl nach Wien. Das heißt, ich unterrichte 30 Jahre an den österreichischen Hochschulen Archivwissenschaft. Was jetzt neu ist, ist, dass ich jetzt nicht nur Lektor für Archivwissenschaft bin. Mit der Pensionierung vom ORF hat man mir die Venia für Archivwissenschaft gegeben. Das heißt, ich bin Honorarprofessor für Archivwissenschaft geworden. Und wieso, weiß ich nicht. Der Professor, der das beurteilt hat, hat gemeint, ich habe auch für die Zeitgeschichte viel getan, geben wir ihm diese Venia auch. Das heißt, ich bin jetzt über Nacht auf einmal auch Honorarprofessor für Zeitgeschichte und mache mit dem Potz und dem Radkolb gemeinsam Seminare, die sehr gut besucht sind und unterrichte Archivwissenschaft, Urheberrecht, Geschichte von Film, das knochentrocken ist, aber in meiner Art von voll Humor und Dilettantismus ganz nett, glaube ich, ankommt. Und die Problematik, die wir bei Medienarchiven haben, dass man überhaupt ein Verständnis hat, was ein Daguerreotypie ist, ein Originalfoto, das man quasi noch nicht reproduzieren konnte, was mit einem Stummfilm passiert, wenn der brennbar ist. Wir verbreitern quasi für Historiker allgemein es gibt jetzt einen Mindestauftrag, die müssen das in Pflichtvorlesungen. Also ich bin sozusagen auf dem einen Bein wieder der Fachmann für Archivwissenschaft und am anderen der Hobbyhistoriker, der Medienkoffer und jetzt Krieg und Musik zum Beispiel mit den Radkolb liest. Das heißt, da suche ich mir die Themen wirklich selber aus. Und mit dem Botz habe ich gemacht Opfer und Täter, Spuren in den dritten und vierten Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir schauen bei den Enkeln und bei den Urenkeln nach, welches Bewusstsein von Tätern und Opfern in so Familien herrschen und ob das tabuisiert wurde und ob es da Tagebuchaufzeichnungen gibt etc. Also hochinteressant und wenn man so will, rundet es einen Weg, den ich 30 Jahre gegangen bin, ab. Aber es hört sich mehr an, als es ist, weil die Universitäten darf man nicht aus kommerziellen Gründen betreiben, sondern das ist purer Liebhaberei, Dilettantismus zur Sache. Die zahlen unglaublich schlecht. Die haben für so Fremdkulte, wo ich mich gar nicht beklagen will. Ich habe auf Volkshochschulen früh unterrichtet und ähnliche Honorare gekriegt wie jetzt auf der Uni. Die Uni geht davon aus, dass ein Mensch wie ich, der als Archivchef im ORF in Pension gegangen ist, genug verdient, dass er nicht auf der Uni sich noch finanziell bereichern muss, sondern den Kaffee kriegt, den er mit den Studenten dann trinken geht. Also so gesehen, das ist keine Einnahmequelle, ist aber eine Verbreitungsmöglichkeit und man bleibt ein bisschen frischer mit den jungen Leuten. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass die Universitäten sich eigentlich in Richtung Fachhochschulen entwickeln und als Ziel jetzt nicht mehr haben, dass junge Menschen sich da nach der Matura mal ein wenig umsehen, vielleicht auch mal die Fakultät und das Studium wechseln, sondern mehr und mehr das Ziel haben, möglichst viele Leute in möglichst kurzer Zeit von A nach B zu bringen und sie dann auf einen Arbeitsmarkt zu schubsen, egal ob es diesen gibt, trügt dieser Eindruck? Also ich habe das Gefühl, wie ich studiert habe, war die Geschichtsanforderungen für Geschichtslehrer und Deutschlehrer noch sehr gering Und man konnte nebenbei vieles machen, weil ich habe mit meinem Freund, dem späteren Rektor Ebenbauer, um die Wette studiert und wir haben doppelt so viele Prüfungen gelegt oder dreimal so viel, als vorgeschrieben waren. Ja, das ging. Wir haben die Griechisch-Matura nachgeholt und ich habe Etruskisch gehört und sprachwissenschaftliche, indogermanistische Feldstudien betrieben und ich weiß nicht. Und vieles von dem, was scheinbar völlig unnütz war, ist später ganz wichtig geworden. Also die Pflichtvorlesungen über Bismarck etc., die hat es gegeben, aber die haben alle gehabt. Aber diese verrückten Sondervorlesungen, Sonderthemen. Ich war in einer Vorlesung, in der berichtet wurde über die Erfindung des ersten Computers, dieses Maillüfterls da an der Technischen Hochschule. Es war Mitte der 60er Jahre, da ist das gebaut worden. Und der Professor unterrichtete über Kybernetik und erzählte von Dampfbügeleisen, die sich ausschalten, wenn sie zu heiß werden und das, die, so Regelkreistechniken und hat über die Computerprogramme und hat eigentlich die Grundlage gelegt zu dem, was ich später mit meinen ganzen Computern gemacht habe. In Deutsch habe ich eben auch so Sprachanalyse, Synonymketten und Vertauschbarkeiten und Oberbegriffen, die relativ eindeutig sind und Sprachwandel und Sprachunklarheit. Das hat alles sehr, war sehr gebraucht. Das war damals eine Ausnahme und das gibt's, kann mir niemand einreden, dass man das heute nicht alles auch kann. Man kann heute viel leichter im Ausland studieren. Wenn einer nicht nützt, diese Erasmus-Programme, dann verstehe ich die Welt nicht. Die gehen alle nur nach England und Frankreich und ein paar wollen auch nach Italien, weil es schon warm ist, angeblich. Kein Mensch geht nach Polen und nach Baltikum und nach Riga und also da gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite, die jungen Leute, die neuen Chancen nützen, und man muss sie von ihren Aufgaben her beurteilen, da erlebe ich etwas, was leider unsere Gesellschaft auszeichnet. Entweder sind sie besonders gescheit, besonders ambitioniert und besonders tüchtig, so wie Spitzensportler oder Spitzentänzer oder irgendwas, oder sie versagen auf den neuen großen Aufgaben, denen sie sich nicht gewachsen fühlen. Sie ertrinken in dem Übermaß an Information, an der Orientierungslosigkeit, die sich auch durch die Politik breit macht. Und ich sage noch einmal, ich glaube nicht, dass wir was anderes brauchen als die alte goldene Regel. Machen wir doch nicht so, dass es uns kaputt macht. Wenn wir zu viel trinken und saufen und haschen, dann sind wir kaputte Krüppel. Und wenn wir gar nichts tun, bleiben wir einfallslose Abrechner, Lohndienstschreiber. Das heißt, das Leben muss die richtige Dosierung von Kreativem und Nachhaltigkeit, von Experiment und Stabilität. Wir brauchen auch beides. Wir brauchen eine gewisse Geborgenheit in Form von irgendwelchen, sie heiraten nicht, aber sie tun es so. Man sehnt sich nach der geborgenen Familie. Wenn aber dann alt wird und der Pflegefall eintritt, ist niemand da, der das machen will, weil das war auch nicht verbrieft. Also wir haben auch hier die Dialektik der Gegensätze wird immer größer. Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. So ähnlich ist es mit denen, die das Bildungssystem. Da gibt es eine Klick, die nützt das mehr als irgendwer. Ein Teil davon sitzt auch irgendwo in der Exotik, sitzen und nützen das in Indien und in Kenia und so. Ich habe meine Archivvereinigung, haben wir ein Netzwerk über die ganze Welt gehabt und wir haben einen Kollegen gehabt in Mosambik und der war Archivar für Filme am Staatsarchiv und der hat davon nicht leben können. Das war so das Zubrot, hat er das verdient. Gelebt hat er, dass er mit seiner Mutter Erdäpfel anbaut hat und verkauft hat an die Umgebung. Und neben dem Erdäpfelanbau hat er im Internetcafé ein Wissensniveau gehabt wie kaum wer anderer. Also wir haben das erlebt, wie in einer Generation der Erdäpfelbauer, der nebenbei Archivar war, auch dann ein Cyberwissen sich angeheuert hat. Und aus dem wird sicher irgendwann irgendwas werden. Also Ich würde sagen, wenn es uns gelingt, die alten Ratschläge, die Antike und das Mittelalter und die alle Religionen hatten, lernen wir die Maße finden und nicht die Exzesse alleine, nicht Koma saufen. Meinetwegen soll man auch einmal Koma saufen, aber einmal. Und ein zweites Mal dann nicht. Und wenn man alles so ein Weekend nichts anders macht, als die Genüsse, es ist heute nicht. Es ist, das Leben geht vorbei. Und dann war, da war doch noch was. Ich sage immer, der Orgasmus von gestern nützt da heute gar nichts. Und genauso ist es mit einem guten Abendessen. Gestern war es schön, heute hast du Hunger. Das heißt, die Kunst des Lebens ist, den jeweiligen Umständen nach das Adäquate zu finden. Und das heißt, also Alter auch neugierig zu bleiben und mit weniger Ansprüchen noch immer irgendwo innovativ zu bleiben und die Jungen zu fördern. Aber die Jungen müssen auch verstehen, dass wenn sie sozusagen auf Teufel komm raus den Zeitgeist heute bedienen, dass sie in eine Gesellschaft hineinsteuern, in der der Klimawandel und der materielle Egoismus, so wie hier beschrieben von Friedel, und dieser Satz ist schon das Schönste, nicht einmal für den Genuss bleibt was über. Es ist ein gewinnmaximierender Sklave derer, die ausbeuten. Ich habe gestern einen Beitrag gesehen über Kinderarbeit in Indien, wie sie mit 8 und 10 und 12 irgendwelche Jeans um ein paar Cent shoppen. Und die das hier verkaufen und die den Gewinn abkassieren, diese Konzerne, die Handelsriesen und die da in dem Bankensystem spekulieren, die haben nicht einmal einen Genuss. Sie sind Sklaven des Geldes, die einen, weil sie es so sammeln und die anderen, weil sie es nicht haben. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Peter Dussek. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 30. Mai 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.